Sezione 24 di Nuovi o de Barbare di José Carducci. Questa è una registrazione LibriVox. Tutte le registrazioni LibriVox sono di dominio pubblico. Per maggiori informazioni o per diventare volontari, visitate il sito LibriVox.org. Registrazione di Monica M. C. Die Mutter. Vor einer Marmorgruppe Adrian Ceconis. Tradotto da Voldemar Kaden. Der zum Gefilde, grau noch, des Landmanns Fuß beschleunigt, rosiger Morgenschein, sah sie wohl mit flüchtigem Schritte barfuß eilen, atmend den würzigen Duft des Heues. Dann, fröhlich singend, nieder zum Grund gebeugt den breiten Nacken, unter des Mittags Glut, wetteifernd mit den schrillen Zikaden, hörten sie weißlich bestäubte Ulmen. Und wenn vom Tagwerk auf sie den Busen hob, den vollen, hoch das bräunliche Angesicht im lichten Haar, es färbt Toskanas Nachmittagssonne mit Feuer die Formen. Jetzt, starke Mutter, wiegt sie den kräftigen, an nackten Brüsten schon gesättigten, den Säugling hoch und scherzet mit ihm, froh, der in leuchtende Mutteraugen geheftet seine unruhevoll zappelt mit dem kleinen Körper, suchende Händchen streckt entgegen ihr. Es lacht die Mutter, alles erjauchzet in ihr von Liebe. Wie grüßend lacht ihr häusliche Arbeit rings. Von grüner Höhe dort wirken die schwankenden Getreideähren, ihr brüllt der Zugstier, krähet der stattliche Hahn vom Speicher. Also mit hehren Bildern der Fantasie beschenkt Natur euch kräftige Seelen, die aus Lieb zu ihr verachten falsche Larven des Ruhms, der Menge teuer. Vertraue du, ein Künstler, dem Ernst es ist, zukünftige hohe Hoffnung dem Marmor an. Wann wird die Arbeit Freude werden? Wann wird gesichert euch sein die Liebe? Wenn einst, vom Joch erlöset, ein starkes Volk zur Sonnenemporschaut rufend, nicht leuchte mehr dem müßgen Tun, dem Krieg der Throne, leuchte der frommen, gerechten Arbeit. Voldemar Kaden. Fine della sezione 24. Fine di Nuovi o de Barbare di José Carducci.